Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Ja, hallo, und mit dem Tobi. Ja, hallo, und mit dem Martin. Hallo. Keine Sorge, wir können uns noch erinnern, wie die anderen Leute heißen. Das ist einfach nur eine Kunstpause. Folgende Sendung trägt die Nummer 354 und weil ich so schnell hochgescrollt habe, kann ich nahtlos zum Zahlenfakt überleiten. Ja, das kann man sich auch ganz einfach merken, die 354. Man muss nur an den Kalender von 354, auch Chronograph von 354 genannt, denken. Der Name wurde von Theodor Mommsen geprägt. Es bezeichnet sich, handelt sich um einen spätantiken Kodex, den Furius Dionysius Philokalus 354 nach Christus im Auftrag des christlichen Aristokraten Valentinus schuf. Das klingt wie ein Name aus Bibi Blocksberg. Furius Dionysius Philokalus. Stimmt. Oder Pippi Langstrumpf. Ja, oder ein Dings, oder ein Harry Potter Zauber. Da bin ich ja fast durch wieder. Furius Dionysius Philokalus. Nee, geguckt über Weihnachten Ridiculum. Und jetzt alles durchgehört und Jim Dale und demnächst dann nochmal Stephen Fry nochmal durchhören. Moment, du hast Harry Potter durchgeguckt. Ja, wir haben die über Weihnachten durchgeguckt. Das ist Filme. Ist es wirklich wahr, dass mein Lieblingsfilm der schlechteste ist? Welcher? Der mit Miss Umbridge. Der ist schon gut auch. Da ist nur ein bisschen, das ist der erste. Also ich fand ihn ganz, ganz, ganz schlimm und ich mochte das Buch total gern. Ach so, meinst du? Ja, er ist halt sehr verkürzt. Das ist der erste, der so richtig große Stellen verändert und kürzen muss. Und danach kommt ja dann, ist der erste, der wirklich Zeug weglässt und wenn die ganze Elfengeschichte zum Beispiel fehlt komplett. Ich kann genau zu diesem Thema aus. Genau zu diesem Thema übrigens empfehlen von Filmjoy auf YouTube The Story of Harry Potter, ein Video-Essay in drei Teilen. Der geht nämlich, also es ist Movies with Mikey, der geht ganz gut drauf ein, warum, was, wie verändert wurde und was man davon so halten kann. Oh. Ah, interessant. Würde ich jetzt auch gerne nochmal, also jetzt, wo ich es weiß, so aktiv habe, die Bücher sind schon viel besser, aber die Filme sind auch ganz gut gemacht, so fand ich. Also das. Ja, also wie gesagt, mit den ersten hatte ich nicht so das Problem. Also nachdem man sich nochmal durchgehört hat und mit der aktuellen Medienlage, würde man sich schon eher wünschen, dass das halt eine komplette Serie ist und wirklich einfach so gut wie nichts kürzt. So ähnlich wie bei Expanse. So, also Expanse kürzt ja auch relativ wenig und verändert nur ein bisschen und man könnte praktisch noch viel mehr machen. Eine Serie, das wäre schon ganz cool. So mit Zusatzcontent auch. Ich bin jetzt mal, die Grindelwald-Geschichte muss ich auch noch gucken, der aktuelle Film. Von aber ist das jetzt nicht die Star-Warsisierung des Harry Potter-Universums? Also dass die beiden Universen jetzt en par sind mit den, es kommen so viele Sachen raus, dass du gar nicht mehr den Überblick hast. Und am Anfang, also ich weiß zum Beispiel jetzt gar nicht mehr, was bei Harry Potter noch alles gibt. Diese fantastischen Tierwesen. Ich habe den Kanon gelesen und dann habe ich es bleiben lassen, weil die Filme mich auch so enttäuscht haben. Okay. Ja. Spätestens nach dem Kelch vom Elch. Der Kelch vom Elch. Der war schlecht. Film schlimm. Und der erste Teil vom siebten Film. Der hat so dieses Ungleichgewicht total deutlich gezeigt, was mich an dem Film voll nervt, weil er begeistert mich durch die Tricks, also so die Darstellung der Magie, irgendwie einer schnippt mit den Fingern und alle Gläser auf der ganzen Party füllen sich von selbst. Und das ist so gut gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schauspieler alle so ein bisschen, die begeistern mich nicht. Also ich habe das Gefühl, die wurden einfach von der Regie im Regen stehen lassen. Sind auf sich selbst gestellt und Schauspielern halt so nach ihren eigenen Mitteln. Und ich kenne das, wenn eine gute Regie das auch noch mit begleitet, dann kannst du das Ganze halt noch auf ein viel höheres Level heben. Und das ist da nicht passiert. Und irgendwie, von welchem Film sprichst du gerade? Harry Potter 7, Teil 1. Weißt du, wie der Trick gemacht wird mit den Gläsern? Wie? Du füllst die Gläser und wartest, bis es verdunstet ist und dann lässt du den Film rückwärtslauf. What? Krass. Mind is blown. Also, so hätte man das früher gemacht. 1970. Wollte gerade sagen, Hat jemand von euch das Theaterstück gelesen? Nee. Nein. Ja. Weil das ist ja so ein... Ah ja, und wie ist das? Sollen wir das lesen? Oder? Ach, also ich fand das jetzt so im Kanon so mittelgut. Mhm. So, also ich fand den ersten Teil von Fantastic Beasts fand ich auf einem ähnlichen Niveau wie das Theaterstück, Cursed Child. Okay. Und der zweite Fantastic Beasts ist jetzt leid. Also ich hätte gerne einen besseren, also ich sah es in dem Film und hätte gerne mehr Fantastic Beasts gehabt und weniger Grindelwald. Und irgendwie sitzt man drin und denkt so, oh, schade. Aber, okay. Aber ja. Passiert da so diese Dumbledore-Grindelwald-Backstory in dem Film wenigstens ein bisschen? Ja, also im zweiten Teil ist sie zumindest so ein bisschen angedeutet. Wahrscheinlich kommt da noch mehr, aber okay. Mal sehen. Weil das war eigentlich ganz spannend, weil das ist jetzt in den Filmen ja so gut wie gar nicht mehr passiert, aber im Buch wird dann nochmal ja Dumbledores Erbe so ein bisschen durch Rita Skeeters Roman durch den Dreck gezogen. Und da ist aber auch einiges dran und deswegen ist so die Jugend von Dumbledore eigentlich eine interessante Geschichte. Ja. So, man wird die gerne jetzt wissen. Apropos Jugend, wie war denn jetzt Solo eigentlich? Den habe ich noch nicht gesehen. Wir bewegen uns von einer Kontroverse in die nächste. Zuerst finden einige von uns Harry Potter Filme schlecht und dann muss ich sagen, dass ich den Solo-Film gut fand. Ich fand den auch gut. Okay. Ja. Also ich fand den sogar sehr gut. Ja. Nee, ich hatte noch nicht die Zeit gehabt und dann war irgendwie. Aber wenn wir jetzt schon in diesem Loch sind, muss ich auch Star sagen. Star Trek Voyager. Genau, ich habe Star Trek, dadurch, dass Discovery jetzt läuft, ja. Netflix, Discovery. Was ich sehr gut finde. Discovery ist großartig. Die dritte Staffel ist auch. Finden ja auch viele Leute nicht so dolle, aber. Dritte Staffel. Nein, zweite. Krass. Zweite erst. Auf jeden Fall, die ersten zwei Folgen, die jetzt liefen, waren schon perfekt. Großartig. Krass. Beide waren echt super und ich freue mich auf die nächste. Aber wir haben dann ein bisschen auch den Pike nachgeforscht in den diversen Ausformulierungen, also von dem Star Trek Piloten, der ja echt grottenschlecht ist. Der TOS-Pilot, ja. Genau, der TOS-Pilot. Und irgendwie, ich hatte früher mal so gedacht, das wäre eigentlich der bessere gewesen, aber nein, war es wirklich nicht. Weil irgendwer hat man so im Hinterkopf, dass Gene Roddenberry eher schon so diese weniger Wild-West-Style gemacht hat, aber überhaupt nichts, einfach nur schlecht. Und dann nochmal die Variante, wo diese komplette Folge ja praktisch in TOS dann vorkommt auch, mit ein bisschen Rahmenhandlung, die auch nicht so viel Sinn macht, aber ganz ganz okay ist. Und dann natürlich die J.J. Abrams-Filme in umgekehrter Reihenfolge interessanterweise, weil Annalena den letzten nur noch nicht gesehen hatte, so die einfach spaßig sind, aber auch schwachsinnig. So, aber also ich mag die einfach als Actionstreifen, so wie man irgendwie Mission Impossible guckt oder so in der großen Ordnung, aber jetzt nicht jetzt wirklich ernsthaftes Star Trek Kanon. Außer der erste neue mit dem Ding, der hat mir komplett gefallen. Die anderen zwei sind so ein bisschen meh, die geile Technik und JJ und so. Fällt mir da ein. Ich finde bei JJ immer so, ich finde das total spannend und nett und habe immer viel Spaß, die Sachen zu sehen. Und dann ist das so dieses McDonald's-Problem, dass das sich irgendwie dann so in meinem Magen hinterher zersetzt und dann mit dem Abstand zum Gucken immer schlechter wird. Aha. Ganz komisch. Also auch der erste Star Trek von ihm fand ich cool. So und irgendwie Pleasure so mit quasi. Abstand ist es, weiß ich nicht, was JJ da immer macht. Aber dieses Medienkonsum Loch würde ich jetzt noch weiter gehen wollen, weil wir hatten ja so von wegen, wenn der Regisseur ordentlich was macht oder nicht. Aaron Sorkin war bei What the Fuck im Podcast, WTF von wie heißt er denn, Mark Maron, und hat da ein bisschen auch, ist ein interessanter Podcast, kann ich empfehlen, so ein bisschen erzählt auch, weil er ist wohl relativ penibel in dem, wie er sein geschriebenes Wort auch wirklich dann repräsentiert haben will. Also der würde jetzt sowas nicht durchlassen, die Schauspieler da nicht entsprechend zu triggern. Und in dem Podcast lasst er sich ja auch ein bisschen drüber aus, über seine Art und Weise, wie er denn schreibt und was er denn meint. Und das ist ganz mal nett, mal aus seinen Ohren. In deine Ohren. Genau, zu hören, weil dann nimmt man eben vielleicht auch den Steve Jobs Film weniger übel und so. Weil er halt so, ja, also er hat schon, wann kommt eigentlich der nächste Aaron Sorkin irgendwas? Der nächste Steve Jobs Film. Steve Jobs ist durchgespielt. I don't know. Wie viele Steve Jobs Filme gibt es mittlerweile? 4, glaube ich, oder so, oder? Ja. Also, um den Zahlenfakt mal abzuschließen. steht in dieser, gut, dass wir Kapitelmarken in dieser haben. Schrift, in diesem Spät an wir brauchen Kapitelmarken mit Wedding. in diesem spätantiken Kodex, das ist die erste authentische Erwähnung des Geburtsdatums von Jesus Christus, als es auf den 25. Dezember gelegt wurde. Ja. Ja. Also spätestens seit 354 gibt es sowas wie Weihnachten, würde ich mal sagen. Oh, krass. Aber dass sie das 350 Jahre oder 320 Jahre nach Christi Tod dann noch wussten, wann er geboren war? Nein, das war der Zeitpunkt, als sie es festgelegt haben. Wie festgelegt? Was meinst du? Tobi, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Warte mal, also ich bin, glaube ich, mit 25 wusste ich noch nicht, dass Jesus am 25. Geburtstag hat und nicht am 24. Es soll ja auch Menschen geben, die die Historizität dieser Figur grundsätzlich in Frage stellen. Ja, ja. Aber denen würde ich einfach die andere Wange hinhalten. Nun ja. So. Die andere Backe. Auf der anderen Backe, nein, das funktioniert nicht. Kommen wir einfach nahtlos zu den Neuigkeiten dieser Woche. Und fangen wir einfach mit den Quartalszahlen an, glaube ich, weil das ist im Zweifel die schöne Klammer über alles. Es gab jetzt tatsächlich die Zahlen für das erste Quartal, das bei Apple schon rum ist. Und wie angekündigt, nicht so gut. Ja, wie angekündigt kam das so daher. Das heißt, deutlich weniger iPhones verkauft als im Quartal davor. So 15% runter. Und da iPhones natürlich die Masse sind, heißt es auch insgesamt runter. Insgesamt irgendwie 5% weniger, weniger Umsatz gemacht. Interessanterweise aber alles andere ging hoch. Ja. Hm. Dummerweise auch Services, was ich ja eher tragisch finde und nicht begrüßenswert. Und iPads natürlich auch, einfach weil, ich meine, wenn die iPads jetzt nicht angezogen hätten mit dem neuen Modell, dann hätten sie auch wirklich ein tierisches Problem gehabt, finde ich. Vor allem ein neues Modell und teurer. ja, mal schauen. Ich glaube, die iPads werden dann aber im Laufe jetzt wieder sinken. Ich meine, das ist jetzt diese Novelty ist weg und ab jetzt ist es halt einfach nur ein teures iPad. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass die Upgrade-Zyklen und der Upgrade-Druck beim iPad einfach nicht vergleichbar ist zum iPhone. Sprich, mit einem iPad läuft man länger rum als mit einem iPhone. Ja, zu Recht auch, finde ich. Das finde ich auch eine gute Eigenschaft vom iPad. Mhm. Und deswegen, dieses eine Modell-Upgrade jetzt war eins, das halt Leute wieder zum Neukaufen angeregt hat, aber das reicht halt jetzt auch ziemlich lange dann wieder. Und Zubehör ist auch gut nach oben gegangen, wahrscheinlich der Stift. weil alle Leute, die so ein iPad haben, wollen einen Stift kaufen. Ja, die Ladematten werden es nicht gewesen. Die Ladematte. Sehr schön. Die USB-C-Lightning-Kabel. Also ist alles irgendwie wie erwartet gewesen und führt auch dazu, dass der Aktienkurs dann sich sogar positiv ausgeprägt hat. Dann. What? So ein bisschen. What? Ja, ich sehe es ja gerade. Aber der geht doch, der geht bei den Events immer runter. Ja, aber im Verhältnis zu, also jetzt 5% hoch, also obwohl die anderen Sachen auch passiert sind, der war halt schon echt gut im Keller. Also der ist irgendwie von $210 auf 130 abgesackt und auf 150 stabilisiert und jetzt seit der Ankündigung von 150 auf 160 wieder hochgegangen. Mal gucken, es geht jetzt wieder langsam nach oben, weil ich meine, die verkaufen ja wie Sau nach wie vor. Es ist ja nicht so, als würde jetzt Apple an der Pleite nagen. Naja, dann war ja meine Kaufempfehlung für Apple-Aktien gar nicht so dumm. Ich sage jetzt verkaufen, obwohl ihr noch mehr Gewinn machen könnt, wenn ihr sie noch haltet. Aber man muss ja auch mit kleinen Brötchen zufrieden sein. Du willst jetzt echt Aktientipps geben. Ich glaube, wir haben da rechtliche Probleme. Allegedly. Das war natürlich alles nur ein Scherz und Satire. Marcel ist nur Lawyer. Aber ist es doch bloß in Amerika so, oder? Was? Muss ich jetzt hier vor Risiken und Nebenwirkungen warnen? Ich bin ja der Einzige, der irgendwie da Verbindungen rein hatte und ich habe keine Ahnung. Ich habe so Aktien, ja, weil als Mitarbeiter hat man die bekommen und ich habe die nicht alle verkauft. Also das muss ich, glaube ich, irgendwie schon disclosen, aber ansonsten. Ja, bei Apple lohnt es sich wirklich so Micromanagement zu machen. Nach jeder Ankündigung geht die Aktien runter, kaufst ein bisschen, dann verkaufst du nach 2 Monaten wieder. Du kannst ja auch sogar. Schlechte Nachrichten für dich, Marcel, aber. Ja. Aber was ganz lustig war, was was wir da vor Ort schon gemacht haben, die großen DVPs und so weiter, die müssen ihre Aktienverkäufe und Käufe ja deutlich ankündigen. Mhm. Und die kann man nachlesen. Und das ist, wenn die mal, also die liquidieren gar nicht so selten. Okay. By the way. Nur wen das interessiert, das kann man nachlesen. Ich habe bis heute keine einzige Apple-Aktie gekauft, obwohl ich mir das vor 20 Jahren mal vorgenommen habe. Damn it, hättest du vor 20 Jahren eine Apple-Aktie gekauft, statt es dir vorzunehmen. Ja, eine hätte schon gereicht. Ja, das dieses wäre wie Bitcoin abgegangen. Naja. Und auch schon wieder schlechte Nachrichten. Nein. Du bleibst deiner Philosophie treu, oder? Ich bleibe meiner Nachricht treu und in dem Sinne geht es auch gleich zum nächsten Thema. Nämlich habe ich jetzt gerüchtehalber gelesen, dass Apple wohl darüber nachdenkt, eine Games-Flatrate einzuführen im App Store. Was das jetzt genau bedeuten soll, ist unklar. Es schreibt auf jeden Fall Cheddar.com, ein seltsamer Newsdienst, der Twitter gehört oder zumindest mit Twitter ständig kooperiert. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören oder so. Auf jeden Fall, die schreiben, dass sie aus sechs verschiedenen Quellen oder so alle übereinstimmend gehört haben, dass Apple wohl auf Games-Entwickler zugeht, damit die Teil dieses Service werden. Und dann abonniert man da quasi für Dollarbetrag im Monat den Apple Games Humble Bundle sozusagen und kriegt dann umsonst Spiele. Ja. Ist die Frage, ob man das will. Klammer wahrscheinlich nicht. So PlayStation Plus Style oder was? Ja. Okay. Man könnte also hoffen, dass die Ausprägung dass die Leute wenigstens Geld dafür bekommen und nicht so wie in den vorherigen. Oh, willst du nicht gefeatured werden? Genau. Wir haben ja dann eine Woche lang bist du umsonst und du machst bestimmt Geld damit im Anschluss. Das war ja so Apples Masche vor 5 Jahren. Ja. Also das Schöne an diesem Service ist ja tatsächlich, egal welche Ausprägung er haben wird, er ist die absolute Katastrophe für Entwickler. Ja. So sehe ich das. Bis auf die 5 oder 10 Entwickler, die halt von Anfang an dabei sind, die werden davon profitieren. Danach heißt es nur, dass du halt wesentlich weniger für deine App kriegst. Ja. Das ist halt so ein bisschen so die Frage, weil ich würde schon hoffen, dass sie zumindest, wenn sie so ein Abo-Ding machen, dann halt Titel nehmen, die keine Werbung mehr drin haben und auch keine In-App-Purchases, die halt komplette... Davon gehe ich jetzt mal aus, aber komplette Kack haben. Dann ist es zumindest nochmal so eine Schiene, über die man vielleicht einen Revenue-Channel etablieren kann als nicht korrupte, ich linke meine User. Du glaubst doch nicht, dass du dann noch pro App deine... $2 oder $3 bekommst, dann kriegst du halt ein paar Cent. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist das. Also dieser Newsartikel, den ich da verlinkt habe, der schreibt halt auch so, ja, im App Store kann man ja eh nur noch Spiele veröffentlichen, die Free-to-Play sind und irgendwie in-App und was nicht alles. Und deswegen ist es jetzt voll das positive Zeichen, dass Apple da irgendwie Geld verlangt für Spiele. Aber I beg to differ. Ich glaube nicht, dass das... so, dann. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, dass du vorher sind die Spiele kostenlos und dann gibt es diese Subscription und du zahlst jetzt Geld dafür, dass du die kostenlosen Spiele. Nein, also sie gehen dann. Die ganze Argumentation geht nicht auf. Nein, sie schreiben halt, das führt dann dazu, dass hochqualitative AAA-Blafasel-Spiele dann Einzug halten und nicht dieser. Okay, also nehmen wir mal an, Apple macht diese Flatrate für Premium-Spiele. Premium-Flatrate. Möglich. Ich weiß nicht, was Apple davor hat. Nicht unbedingt notwendig so. Ich meine, wenn wir sehen, was Steam macht, nämlich denen, die das Geld sowieso schon haben, noch mehr Geld in den Arsch zu schieben, kann ich mir das bei Apple durchaus auch vorstellen. Ah gut, nehmen wir an, sie machen Premium-Spiele und dann so eine Premium-Flatrate. Wozu führt das denn? Also das Erste, was passiert ist, der Markt, der in 2 große Bereiche aufgeteilt ist oder einen großen und einen kleinen Bereich, nämlich in Free-to-Play und Paid, wird in 3 Bereiche aufgeteilt, nämlich in Free-to-Play, Paid und Abo. Apple Subscription. Mhm. Das Zweite, was passiert ist, Apple wird User dazu nötigen, diese Subscription zu machen. Wie macht man das? Entweder mit Premium-Inhalten. Es könnte sein, dass Apple ein paar Studios finanziert sogar. Es kann aber auch sein, dass sie halt großen Firmen Geld dafür zahlen, dass sie in diese Subscription reingehen und halt auch für Apple anbieten, zum Beispiel Ports oder so. Ja, das weiß man jetzt noch nicht so genau. Was passiert dann? Wir haben eine Fläche eine Werbefläche von Apple für Apps und Spiele. Die nennt sich App Store, ist eine Totalkatastrophe, aber sie existiert noch und hat eine Auswirkung. Jetzt im positivsten Fall würde Apple jetzt diese Werbefläche, die in zwei Bereiche aufgeteilt ist, also Free-to-Play und Paid, in drei aufteilen, das heißt Free-to-Play, Paid und Subscription. Aber wenn man sich mal überlegt, dass der eine Service von Apple selber angeboten wird, dann kann man sich vorstellen, dass das vielleicht nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel sein wird, sondern dass die Werbefläche halt 90% ihre Subscription ist. Hey, diese Woche gibt es dieses Spiel. Hey, diese Woche gibt es dieses Spiel. Hey, jetzt gibt es das neu in unserer Subscription. Und dann der Rest vielleicht noch ein paar Brotkrumen für, wenn es überhaupt noch angeboten wird. Ich nehme an, dass Paid als Modell existiert, weiterhin existieren wird, genauso wie Free-to-Play weiterhin existieren wird. Aber wenn sich Apple da breit macht, dann machen sie halt das Einzige, was es überhaupt noch gibt, nämlich die Kuratierung auf eine andere Art. Nämlich ja, eigentlich fast so, wie das Steam-Modell früher war mit der Kuratierung. Ich meine, für mich aus meiner Perspektive das Positivste, was, wenn das wirklich passiert, wäre die positivste Variante tatsächlich PlayStation Plus. So von der Idee her. Ja. Was halt bedeutet, ältere Premium-Titel werden quasi kostenlos und die Publisher kriegen dafür von Sony respektive dann Apple Geld. Es ist aber auch kein positives Outcome unterm Strich für mich, weil so als Konsument im PlayStation Store ertappe ich mich halt auch dabei zu sagen, okay, nee, diesen Premium-Titel, den brauche ich jetzt nicht unbedingt, ich warte einfach, vielleicht kommt der in Plus irgendwann. Also ich habe eher das andere Problem im PlayStation Store. Oh, scheiße, das habe ich alles schon gekauft. Ja. Und der Rest interessiert mich nicht. Aber das ist wahrscheinlich ein besonderes Problem. Die Sache ist da natürlich auch, ich glaube, dass Mobile Games dann doch ein bisschen anders sind von der Struktur her. Das heißt, da ist es dann, glaube ich, nicht so, dass ich sage, okay, ich muss das jetzt unbedingt jetzt spielen. Sondern da kannst du mit so einer Flatrate gut bedient sein, wenn du da einfach 5 Spiele im Monat reingepumpt kriegst. Und dann machst du dir nicht mehr die Mühe, noch nach neuen Titeln zu gucken, die du kaufst, sondern dann konsumierst halt das, was dir da Apple vorsetzt. Könnte ich mir vorstellen. Es wird halt, glaube ich, sich für keinen, es wird sich für wenig Leute rechnen, für wenig App-Entwickler. Es wird einfach das passieren, was immer bei diesen Modellen passiert. Es wird sich rechnen. Es wird sich total rechnen für die ersten 5 oder 10 Spiele, die da drin sind. Die werden richtig Asche machen. Und nach einem halben Jahr spätestens ist das Ding durch. Da verdienst du halt dann noch ein paar Peanuts. Und dann aber so als Subscription, du kannst ja, wenn du da über ein Abo was kriegst, das ist viel, viel weniger Geld, das du zahlst als für die volle Version. Das heißt, du müsstest dann als Verkaufs-Tiny 5-mal so viel oder was auch immer verkaufen in dieser Subscription, um das gleiche Geld zu machen. Genau, gefühlt. Also da wäre mal interessant zu sehen, wie die Apple Music-Zahlen sind, wie viele Millionen Menschen das abonniert haben. Ich glaube nicht, dass sich das aufwiegt. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wird ja, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird oder so ähnlich. Und die Gerüchteküche ist da sowieso noch am die Zutaten. Sache ist die, Martin, ich bin halt der Meinung, es wird kommen. Ja. Selbst wenn diese Gerüchte jetzt komplett erfunden sind, glaube ich trotzdem, dass der Weg nicht dran vorbeiführt. Weil aus Apple-Perspektive, also ich sage jetzt aus Apple-Perspektive in einer bitteren, kalten, empathielosen Marktwirtschaft, da ergibt es alles total Sinn. Für die ist es super. Du kriegst mehr Exklusivität, es wird alles günstiger, die Gewinne für Apple werden höher. Ja, vor allem aus einer Apple-Perspektive, die nach mehr Services sucht, die sie anbieten kann, ist das, glaube ich, in der Tat was früher oder später passieren könnte. Für ein gutes Ökosystem ist das natürlich nicht der Fall. Und mittlerweile bin ich halt, vielleicht ist es halt auch einfach so, dass du als Entwickler alle 2 Jahre die Zelte abbrechen musst und woanders hingehen. Ich meine, vor 6, 7 Jahren haben alle gesagt, oh geil, Sony unterstützt die Indies. Das ist jetzt wieder komplett vorbei. Jetzt unterstützt seltsamerweise Nintendo die Indies mit der Switch. Das wird dann auch irgendwann vorbei sein und du musst die ganze Zeit deine Zelte abbrechen und woanders hin latschen. Steam ist gerade super unfreundlich, was Indies angeht. Es ist auf jeden Fall ein hartes Geschäft und vielleicht muss man sich da einfach bloß anpassen und vielleicht muss ich auch einfach sagen, farewell Apple. Ich weiß es nicht. Oder halt mal schnell die Spiele rauspumpen, die wir in Entwicklung haben, bevor dieses ganze Zeug kommt. Ja. Mhm. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir werden das notgedrungen im Auge behalten. Im Auge behalten kann man Menschen auch ohne ihr Wissen über den neuen Bug in FaceTime, beziehungsweise konnte man das. Group FaceTime hatte einen ziemlich katastrophalen Fehler, nämlich wenn du einen Group FaceTime gemacht hast mit jemandem und dich dann selbst zu diesem Group FaceTime hinzugefügt hast, dann konntest du ohne dessen Einwilligung quasi schon mal hören, was auf der anderen Seite passiert. Sprich, der Call wurde einfach initiiert, weil du hast ja als zweiter Teilnehmer schon Ja gesagt und dann aus Gründen des Bugs wurde dann plötzlich der Call schon quasi gemacht. Und über irgendwie, wenn man dann noch Plus gedrückt hat, Volume Plus, dann konnte man sogar eine Videoverbindung machen ohne irgendwelche Zustimmung der anderen Seite. Sprich, krass. GAU im Prinzip. Mhm. Ja. Nicht nur im Prinzip. Habt ihr das neue tolle Group FaceTime Feature überhaupt schon mal benutzt? Nein. Weil wenn man das mal gemacht hat, dann wundert einen nichts mehr. Ich habe zwei von diesen Group FaceTime Sessions gemacht. Eine mit meiner Familie und eine so ein bisschen im Arbeitskontext versucht. Und einerseits war immer so ein Participant dabei, wo eine Person gedoppelt wurde in irgendeiner Form, so, also die war einfach dann nochmal und dann, die hat nicht geantwortet. Andererseits die allgemeine UI, wie man das Ganze aktiviert, ist, meine Fresse, kompliziert. Also man kann zwar, also das Einfachste ist, so einen Group-Chat zu nehmen und dann Group-FaceTime zu machen, aber wenn man jetzt praktisch einen neuen FaceTime-Call aufmacht, dann Leute hinzufügt, dann diese neue UI auf dem iPad links unten, ne, so, die man dann so aufklappen muss, dann wieder Plus, dann wieder Leute eingeben, dann OK drücken, dann sind die Leute in der falschen Orientierung. Wenn man dann in so einen Group FaceTime-Chat beitreten will, der ist dann nämlich in FaceTime in der App selber so als Icon in dieser Anruferliste und dann ist da ein extra Knopf, dass man da joinen kann. Mhm. Dann joint man da, indem man diese Liste tippt, aber dann joint man noch nicht, weil da muss man erst nochmal auf Video drücken, dass man wirklich joint. Man hört die anderen aber schon. Was auch so, ne? Also mich wundert gar nicht, dass das so kommt. Also mal ganz abgesehen davon, wie ich das gemacht habe, am nächsten Tag habe ich meinen Laptop aufgemacht und ich hatte 3 FaceTime-Calls, also die von Tag davor, die geklingelt haben auf meinem Laptop. Also es ist, also oh die Art, also es ist alles kaputt, was kaputt sein kann an der Stelle. Es ist immer noch so, wenn du FaceTime, das neue FaceTime machst und so einen Videoeffekt anmachst, dass sie zu blöd sind, das Video zu drehen. Das heißt, dadurch, dass sie dir für den Videofilter irgendwie das durch eine andere Pipeline durchjagen, lokal, kommt jetzt auf einmal ein gespiegeltes Bild von der Person raus. Und wenn man so leichte Asymmetrien hat im Gesicht, sehen dann alle anderen diese Asymmetrien. Ach, und man wird diese Spiegelung nicht mehr los, also diese Nichtspiegelung. Deine Gesprächspartner kriegen dann gespiegelt dein Bild. Genau, geschickt. Also nochmal so an sich, diese ganzen Videochat-Geschichten, die einen selber zeigen einem in der Selbstansicht dasselbe Bild, wie man es im Spiegel sieht, damit man nicht irritiert ist, zeigen aber allen anderen natürlich das Bild in der richtigen Orientierung, damit die nicht irritiert sind. Und das ist halt nach wie vor komplett kaputt seit iOS 12, seit diesem komischen Feature mit den Filtern. So, ja. Unglaublich, und dann weiß man auch nicht genau, was passiert, wenn man raus und reingeht. Und wie gesagt, meine Geräte auch, wie ich dann noch, ich habe eine Person hinzugefügt, alle meine anderen Geräte haben geklingelt. Für mich auch nochmal. So. Und ich hab ja so ein paar. Es ist nicht so also, ja, und ich kenne auch noch Leute, die das mal zu verantworten haben, wahrscheinlich zum Teil. Aber es ist schlimm. Und ich frage mich jetzt ein bisschen, wie lange dieser spezifische Bug schon existiert, weil so dadurch, dass das Feature so spät nachgeliefert wurde und was wahrscheinlich nicht so exzessiv benutzt wird, könnte sein, dass das wirklich auch schon seit Start am Start war. In dem einen Artikel steht ja, dass irgendjemand am 20. Januar Apple kontaktiert hat mit, das ist so. Das heißt, so ein bisschen Luft hätte man auch gehabt, diese Abschaltung schon mal früher zu machen, bevor es ja komplett eskaliert oder halt einen Fix. Man weiß es nicht so genau. Definitiv ist es aber so, mit einer der größten Privacy- und Security-GAUs so für Apple, weil das dein Telefon auf einmal eine Wanze wird, ohne dass du, das war immer so die Sicherheit, die man bei den Apple-Geräten eigentlich hatte, dass das ja nie passiert. Und grundsätzlich wird es auch weiterhin so bleiben, bis auf diese Art von Drecksbugs. Ja? Und für mich als Kunde ist es natürlich eigentlich auch egal, ob Apple sich zu doof anstellt oder es intentional macht. Sobald es mal passiert, ist es mal passiert. Also ich finde, da ist wahnsinnig viel Credibility verloren gegangen durch das und das finde ich eigentlich schade. Ja, das denken ja eh alle, die NSA kann durch jede Kamera gucken, die irgendwie rumsteht und wir haben immer gedacht, im Stillen haben wir bei uns gelacht und gesagt, nee, bei Apple nicht, weil wir wissen, dass die das ernst nehmen und dann sowas. Ja, es ist auch so im krassen Kontrast zu der Geschichte, wie das beim Air jetzt wirklich hardwaremäßig der Kontakt getrennt wird zum Mikro, wenn man zuklappt, damit das halt zumindest nicht Audio abschnorchen kann, so hardwaremäßig schon mal nicht das Mikrofon benutzen kann, wenn das Ding zugeklappt ist. Und dann passiert aber sowas auf der anderen Seite. Nach wie vor, das Problem ist Software. Was mir in dem Zuge jetzt gerade irgendwie nochmal als Anführungszeichen lustig einfällt, ist, es gibt so viele Leute, die ihre Kamera am Notebook zukleben, weil sie Angst haben, dass da geguckt werden kann, obwohl da in der Regel ja eine Indikatorleuchte ist. Ja. Im Gegensatz dazu hast du am Telefon halt keine Indikatorleuchte, aber da klebt niemand seine Kamera zu. Ja. Und vor allem jetzt mit Face ID schon mal dreimal nicht mehr. Also kannst ja, das ist so ein bisschen so die Geschichte. Kannst du ja gar nicht mehr. Ja. Beim iPad könntest du ja theoretisch, also beim alten, aber beim neuen bist du dann ja gleich komplett die Convenience los. Ja, ja. Sie haben es dann auch gleich geschafft, verklagt zu werden wegen diesem Bug. Haben wir gesagt, dass sie ihn abgeschaltet haben eigentlich aktuell? Ich glaube nicht. Also GroupFaceTime ist gerade abgeschalten. Ist serverseitig abgedreht. Also Man kann im Moment kein GroupFaceTime mehr machen. Ging das damals nicht mit iChat schon? Wie? GroupFaceTime? Gruppenchat? Ja, aber dann seitdem nicht mehr. Das ging mal und dann ging es wieder nicht mehr. Und was natürlich auch immer noch nicht geht, ist in irgendeiner Form Screensharing dann durchzupipen, obwohl iOS ja inzwischen selbst so eine Screensharing-Capture für Game und es gibt ja Lösungen dafür von Third-Party-Leuten, weil man ja das capturen kann, aber dass man jetzt in einem FaceTime praktisch Screensharing macht für zum Beispiel Slides von einer Präsentation oder so, geht auch nicht. Also in dem einen mehr arbeitsmäßigen Meeting hatte ich halt echt die iPad-Kamera auf den iMac gerichtet. Da kannst du ja quasi noch ein extra Gerät mit reinnehmen in den Call, wo du dann nur auf die, na egal. Auf jeden Fall, was ich gerade noch sagen wollte. Mit dem fünften Apple ID oder was? Genau. Das geht bestimmt gut. Ja. Dann klingeln noch mehr Geräte. Was ich gerade noch angedeutet hatte, sie werden verklagt auch schon wegen dem Bug jetzt, weil wohl ein Anwalt sein Telefon dabei hatte bei so einer Client Deposition, also so, das ist ja im amerikanischen Rechtssystem üblich, dass die Aussagen eidesstaatlich schon aufgenommen werden vor dem Prozess und dann quasi im Prozess reproduziert werden auf Papier sozusagen. Und bei so einer Deposition ist wohl angeblich dieser Bug genutzt worden, dass ein Dritter dann da zugehört hat und das. For fuck's sake. Der hieß aber nicht Michael Cohen, oder? Wer weiß. Also das mit dem Screensharing wäre wirklich toll. Ja. Ich hatte letztens das Problem, ich musste meiner Mutter, nachdem sie ein Update eingespielt hat, erklären, wie sie jetzt das mit der PIN machen muss. Das Allergeilste mir, letztens hatte ich das auch ganz typisch, mein Handy ist leer gelaufen, ich habe es eingesteckt in den Strom, danach muss ich die PIN eingeben, ich gebe die ersten zwei Ziffern der PIN ein, was passiert dann? Es geht ein Dialog auf mit, das Handy hat nur noch 10% Batterie, mitten in die PIN-Eingabe rein und passiert mir auch mit dem Pencil gerne. Ja. Oh, du hast nur noch 5%, modaler Dialog. Ich habe den vorher mal angesteckt, weil ich ihn mal kurz wieder mal benutzt habe. Und dummerweise, aber irgendwann kommt dann die Rache dieses Dialogs, wenn du einen iPad benutzt. Und es hat auch dieses modale Dialog. Oder, was auch großartig ist, weil um den Bogen zu den Services zu schlagen, wir hatten dann den Star Trek, den J.J. Abrams, den dritten, Beyond, ausgeliehen über iTunes. TV oder wie auch immer, iTunes Store. Und das Geile ist, der ist auch so, dass er dir sagt, okay, jetzt hast du noch 24 Stunden, um das Ding fertig zu gucken, nachdem du schon geguckt hast auf einem Gerät, das ist auch egal. Und jetzt ist es aber wirklich vorbei, dass du den noch angucken kannst. Und das ist ein modaler Dialog auf iOS. So, wirklich so zack in your face auf dem iPad. What? Wow. So. So, während du in der es gibt TV ja Notifications und so weiter. Nee. Irgendwo. Ja. Und ich habe das mehrfach dann auf mehreren Geräten und so. Das ist auch. Ja, aber das ist ja wichtig. Das musst du sofort erfahren, dass das jetzt nicht mehr geht. Ja. Du musst reagieren. Ihre Spiele Flatrate ist leider ausgelaufen. Du musst jedenfalls. Darf man die Spiele danach noch spielen, wenn die Spiele Flatrate ausgehen? Spiele as a Service. Was? Ja. Spaß. Und nochmal ein Sidetrack, diese Depositions, weil wir gerade bei den Depositions waren. Ich habe inzwischen mehrere Bekannte, die so Depositions auch mal machen mussten. What? Und so wie die dargestellt sind in den Anwaltsserien, so sind die auch wirklich. So wirklich beide Parteien, Kamera und vielleicht noch Steno-Personen, aber dann auch in der Art und Weise vorher gebrieft werden. Und das ist ziemlich realistisch, wurde von allen Beteiligten gesprochen. Auch so mit Hardcore vorher geschult werden und dann da einmal irgendwie durch und sehr absurd. Ja, okay. Gut. Nicht nur Apple hat Probleme mit Privacy und Co., sondern auch, wie hat's gesagt, Facebook. Facebook hat Probleme mit der Privacy. In unserer Agenda heißt das nächste Topic Facebook mal wieder shady. Das trifft das ganz gut. Es ist nämlich The Return of ein alter Bekannter namens Onavo. Wir sprachen das letzte Mal in Folge 319 darüber und wer sich erinnert, Onavo war früher, ganz, ganz früher ein eigenes Ding, eine eigene Firma und hat dieses Programm verkauft, mit der man den Mobilfunk-Traffic optimieren konnte, was im Wesentlichen bedeutet hat, dass man quasi deren VPN benutzt hat und das hat dann irgendwie Bilder komprimiert und hat das Internet schlechter gemacht, damit man weniger Traffic benutzt. Und Facebook hat das irgendwann gekauft und hat das dann irgendwie als Traffic Optimizer erst wohl beworben für Entwicklungsländer und hat es aber dann immer mehr in eine Market Research Geschichte umgewandelt. Sprich, hat sich dann auch angeguckt, wo surfen die Leute eigentlich hin und was machen die so im Internet? Und nun ja, letzter Streich in dieser Episode ist jetzt, dass sie Leuten gesagt haben, sie sollen das doch, also dass sie Leuten Geld gezahlt haben, um diese App auf iOS Side zu loaden, quasi neben dem App Store über das Apple, wie heißt es? Ich glaube, es ist Enterprise-Programm sogar noch. Ja. Mhm. Einfach diese App zu installieren und dementsprechend da irgendwie dann Market Research zu machen. Mhm. Und das ist jetzt aufgeflogen und jetzt sagt Facebook, das machen wir jetzt nicht mehr. Nee, Apple sagt, das Zertifikat ist revoked. Sogar. Also das funktioniert ja wegen der App Store Guideline, dass du halt nicht über verschiedene Apps deine User tracken darfst. Also da haben die jetzt dann doch reagiert. Aber keine Ahnung, wie lange das schon passiert. Und natürlich auch, Facebook hat natürlich ein Problem mit der Art von Privacy und versucht halt immer wieder irgendwo an die Daten zu kommen. Vielleicht doch, ne? So. Facebook hat auch, bevor das Zertifikat revoked wurde, gesagt, sie machen es jetzt bald nicht mehr, sie hören damit auf. Aber ich wollte da nicht drauf warten, glaube ich. Interessant ist, dass sie so viel Geld gezahlt haben. Also in dem Artikel wird erwähnt, dass $20 im Monat für das Benutzen dieser Research-App. Und das ist schon krass. Aber sonst würden sie kein Geld mehr zahlen. Stimmt. Weil nur Altersgruppen zwischen 13 und 35. 35. Wir sind rausgealtert. Ja, vor allem zwischen 13 und 35. Der Scheiß ist ja, dass wir 30 waren. Da war die Zielgruppe, die hot war, die 13 bis 23. Ja. Wir altern immer so, wir ziehen immer die Trends hinter uns her. Und wir altern immer vorweg. Wir altern nicht mal raus. Für uns war halt Upsi Baby. Krabbelt da rum, genauso wie ein Baby. Dann fällt es hin, steht gleich wieder auf. Upsi Baby. Wir sind halt quasi genau an der Grenze zu Millennials und damit einfach nicht interessant. Genau, uns gibt's eigentlich gar nicht als Zielgruppe. Ja. Die Unsichtbare. Nee, aber Facebook darf alles machen, oder? Also da gibt's jetzt keinen. Ja, also sie können. Man erwartet das ja natürlich auch alles. Ja, aber es gibt keine Konsequenzen, oder? Naja, das Zertifikat ist jetzt verbraucht. Das ist, abgesehen von dem Zertifikat, das überhaupt ist, also dass die App nicht mehr läuft. Ja, stimmt. Nee, ja, das könnte natürlich auch ein weiterräumiges Zertifikat sein von denen, das ist nicht nur für die App theoretisch. Und natürlich auch die Frage, alle Firmen, die irgendwas mit Facebook zu tun haben, deren Zertifikat. Aber in der Größenordnung wird natürlich, also die realistische Variante ist, da gibt's jetzt Zoff, das wird irgendwie ausgehandelt und irgendwie sind sie sich halt stinkig und haben ein bisschen schwierigeres Verhältnis. Recht viel mehr passiert da auch nicht erstmal. Ich meine, wenn die schon Leute zahlen dafür, dass sie diese Research-App verwenden, dann ist da sicher eine EULA vorne dran, die halt bulletproof ist. Du kannst ja nicht von 13-Jährigen irgendwie die Daten abgreifen. Also kannst du natürlich in unserer Welt, aber... Nein, aber du gibst ihnen ja Geld dafür und das ist dann sanktioniert. Ja eben, ist doch Amerika. Daten abgreifen, ohne dafür zu zahlen, ist Sünde. Aber Daten zu kaufen von Leuten, die keine Ahnung haben, was sie da verkaufen? Hier, Daten sind das neue Öl. Ich mache gerade einen Ring mit Zeigefinger und du meinst Diesel, Daumen. Ja, ja, genau. Das ist fein zu symbolisieren. Datenfeinstaub. Feinstaub? Ja. Das ist Feinstaub. Der Datenfeinstaub. Eieiei. Ja, bevor das noch schlimmer wird, hier kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Schrauben. Und es geht um vor allem die Schrauben, die in einem Mac Pro drin sind, also in einem Mac Pro Marke Mülleimer. Und ja, 2013er halt. Der Aschenbecher. Da ist jetzt vor kurzem ein Artikel in der New York Times erschienen, der so ein bisschen beleuchtet, wie das dann gelaufen ist, weil der wurde ja in Texas zusammengeschraubt. Und da gab es wohl tatsächlich Probleme mit dem Schrauben. Texas. Ja. Designed in built in China, screwed in Texas. Sorry. Ja, also das ist ein sehr langer Artikel, kann man sich mal so quer durchlesen. Ich hoffe mal, dass die New York Times relativ gut recherchiert hat. Aber so ein Knackpunkt an der Geschichte war wohl wirklich, dass in Amerika gefertigte Spezialschrauben nur einen Output hatten von 1000 Schrauben pro Tag. Und das war dann nicht genug, vor allem weil sie natürlich auch so beim Mac Pro ja so allgemein schon hinten dran waren auch. Also die konnten ja nicht aufholen. Mhm. Das ist auch ganz lustig. Also ich habe die Mac Pros auch damals, wie ich bei Apple angefangen habe, dann erst so, dann sind die langsam erst bei den Mitarbeitern eingetrudelt, weil da natürlich erstmal der Konsumkanal befüllt wird. Und dann, wenn es keinen mehr interessiert, kriegt man es dann auch intern. Das war, also dieses Desaster, dass dieser Mülleimer war, das ist schon großartig. Und gefühlt ist es irgendwie so wie diese Next-Fabrik. So, das war ja auch so ein Versuch, da in Amerika eine vollautomatisierte, überkandidelte Fabrik aufzuziehen und dann hat es hinten und vorne nicht so hingehauen, wobei bei denen waren dann die Nachfrage auch noch dazu zu gering. Keine Ahnung. Wir sind jetzt im Jahr des Mac Pros. Ja. Ah ja, stimmt. Ja. 2019 kommt der oder die Mac Pros angekündigterweise, vielleicht sogar ein Display auch. Ja? Macs Pros sozusagen. Macs Pros. Keine Ahnung. Das wird spannend, welches Ei dargelegt wird. Ja, ich bin im Moment so ein bisschen versorgt mit Rechnern. Ich hätte gerne einen besseren Laptop, so einen ohne Touchbar hauptsächlich, aber... Untouchbar. Ansonsten ganz gut. Und mein J hat auch mit Druckluft jetzt immer noch nicht viel geholfen. Ich habe mir extra Druckluft besorgt und habe da reingepustet von allen Seiten. Aber kann man das auch im richtigen Winkel benutzen? Ja, ich hab extra nachgelesen dann auch noch, weil irgendwie auf einer Seite im Winkel und dann nochmal anders. Und dann haben sie so ein Pattern auch angegeben, das man so bewegen soll mit der Druckluft. Mein J funktioniert jetzt ein bisschen besser, aber immer noch ab und zu doppelt und ab und zu gar nicht. Ja. Wobei es ja auch interessant ist, in der letzten ATP habe ich, glaube ich, gehört, dass es ein Third-Party-Tool gibt, das die Verdopplung systemweit praktisch abfängt. Also das ist wirklich so, wenn dieselbe Taste zu schnell hintereinander und überhaupt, dann fehlt der Weg raus. Softwareentbrillung. Ja, quasi Sticky Keys, nur nicht ganz Sticky. Wir verlinken das mal absichtlich nicht. Ja, nee, lieber. Ich werde das, glaube ich, googeln. Aber bist du Hast du schon mal probiert, das bei einem Apple Store irgendwie vorbeizubringen? Nee, das würde ich doch nie machen. Dann habe ich dann keinen Laptop mehr für Monate. Das funktioniert meinst auch echt nicht. Monate? Also, mindestens eine Woche, zwei, drei. So, wenn die machen ja. Ja, aber ich meine. Ja. Man könnte theoretisch, weiß ich nicht. Ja, reparieren kann man das schon. Das ist die Frage, wie lange es dann hält. Kann man das irgendwie auf die Touchbar legen? Das ist eine Taste. Ich kann es aufs Tab legen, stimmt. Auf Caps Lock, Entschuldigung. Nee, aber was ich zu dem Artikel noch sagen wollte, um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Ich fand es faszinierend, dass da einerseits eben gesagt wird, ja, hier ist natürlich ein Problem von Supply Chains und so und dass du halt in China das eben den Vorteil hast, dass da quasi halt die Schraubenfabrik nebenan ist, sozusagen jetzt vereinfacht dargestellt. Mhm. Und auf der anderen Seite halt dann aber schon auch gesagt wird, ja, es ist halt auch einfach praktischer, wenn du halt einen autoritären Staat hast, der einfach mal 100.000 Leute übers Wochenende zwingen kann zu arbeiten für deinen Rollout, als wenn du halt irgendwie so minimales Arbeitsrecht hast in Texas. Wo hat denn Texas ein Arbeitsrecht? Ja, ich sag ja, also selbst minimales Arbeitsrecht ist halt irgendwie auch schon ein Problem. Ja, ja, ist es ist. Wobei ist es die Aussage war natürlich von einem Economics-Professor und nicht von Apple selber. Nur mal so. Also nicht Apple selber. Also Gott sei Dank, aber totalitärer Staat. In diesem Artikel so, aber nicht, das ist keine von Apple. Da ja, nein, aber ich fand das schön, wie wertfrei das da drin stand. So, ja, schon praktisch so ein autoritärer Staat. Hast du, ich habe letztens auf Mastodon auch was. Für geboostet von irgendwie in Davos war wieder mal so ein Economics Forum und das war auch ganz spannend, weil da irgendwie der Monsieur Dell gemeint hat so, ach, zeig mir doch mal ein Land, wo irgendwie mehr als 70% Spitzensteuersatz mal jemals funktioniert hätte und da war so ein Economic Professor nebendran und hat dann gesagt, ja, Amerika von 1930 bis 1950. Das war ein großartiger Moment. Ja. What? Ja. Holy shit. Genau. Wir haben hier noch einen US Job Creation Artikel aus dem Apple Newsroom, quasi als Komplementär dazu. Das kann man sich dann mal gucken, wie so die Vision mit dem Eigentlichen dann übereinstimmt. Apple Marketing funktioniert. Wobei das, glaube ich, wirklich stimmt auch an der Stelle, was sie da machen, weil es ist halt die Face-ID-Kameras, die werden, glaube ich, in Amerika produziert und das ist glaube ich, wie so. Beruhigend. Ja. Und zu diesem ganzen Themenkomplex fiel mir dann noch ein, dass es ja diesen Komplex gibt in Wisconsin, in Mount Pleasant, wo Foxconn ja versprochen hat, eine Fabrik zu bauen, unter anderem eben auch zusammen mit Trump. Und Trump hat sich das so als Erfolg auf die Fahne geschrieben. Und jetzt kommt Foxconn und Manufacturing is returning to the US und was nicht alles und MAGA und bla. Und stellt sich raus, Foxconn macht jetzt einen Pivot und baut doch keine Firma, die TFT-Monitore baut, die niemand mehr kaufen will, wenn die Firma online ist, und macht stattdessen ein Research Center, sprich keine Manufacturing-Jobs. Und ja, Pech gehabt. Tja. Aber die Steuergelder kriegen sie natürlich trotzdem, weil keine Jobs. Ja. Interessant. Dazu gibt es übrigens auch einen schönen Podcast von Reply All, eine schöne Folge. Ich habe die, glaube ich, auch schon mal empfohlen, aber ich verlinke sie nochmal, die jetzt auch schon vor diesem ganzen, vor dieser Entwicklung schon gesagt hat, übrigens Foxconn macht sowas dauernd, dass sie irgendwie Steuergelder abgreifen und dann einen Pivot machen und doch keine Jobs in dem Sektor generieren. Kann man sich auch mal anhören. Die enthält alles, was ich sonst jetzt zu dem Thema gesagt hätte und ist besser, als ich es formuliert könnte. Von dem her sehr große Empfehlung. Ja, Hört euch das an. Ja. Reply All ist toll. Gut, als letzten Punkt der Neuigkeiten haben wir dann noch einen Oldie, sozusagen 35 Jahre. Oldigkeiten. Gut. Ja, letzte Woche war Jubiläum. Ja. So, vor 35 Jahren gab es den alten Mac und holy also shit. Was hier verlinkt ist, ist ein Tweet und was immer interessant ist so dieses Announcement sich anzugucken. Das ist so ein altes VHS-Qualitätsvideo, aber das ist natürlich auch vorhanden. Ist schon ganz spaßig. Was ich letztens wieder spannend fand, ist eben so diese ganze Aufdröselung von, okay, was sind denn die Quellen davon. Also ich habe mir irgendwie, und ich werde hoffentlich auch noch dazu kommen, das mir nochmal genauer so zu machen und aufzubereiten, aber den Xerox Alto mir mal genauer angeguckt. Mhm. Also da, wo sie alle im Endeffekt so die Grundideen kopiert haben. Und sie haben ja doch relativ viel anders gemacht jeweils. Also ja. Wenn man sich das mal anguckt, das ist deshalb, ich wollte mal so diesen, okay, was gab's denn auf dem Alto schon und wie wurde das dann vereinfacht und so weiter, da wollte ich mich mal ein bisschen auseinandersetzen und es ist super spannend, ja. Und ich muss ja sagen, der Original Mac hat mich nie so gezogen, den hatte ich irgendwie in der Nachbarschaft mal und da war ich dann irgendwie ein bisschen underwhelmed, weil irgendwie war das für mich jetzt auch nicht recht viel prickelnder als jetzt der Atari ST zu dem Zeitpunkt und wir haben natürlich... Das ist so ein Zeitraum, da war der Mac auch schon alt. Also der Mac, den ich da von der Nase hatte, war schon alt irgendwie und schwarz-weiß und Game auf dem SD und irgendwas. Aber es hat mich irgendwie nicht, also diese Ein-Button-Maus hat mich sowieso fertig gemacht. Nur bis heute ist das nicht mein Favorite als Idee. Nichtsdestotrotz, 35 Jahre ist es her. Meine Fresse. Ja. Ich hatte mein erstes vor 22 Jahren. Also ich fand die Macs deswegen enttäuschend. Ich bin nur mal ins Kaufhaus gegangen und habe an den Computern rumgespielt und da konnte man halt nur Dinge in den Papierkorb schieben. Da war so ein C64 schon toller, wo du dann Poke 53281,1. Und du hast dann den Schirm bunt gemacht. Konnte, ja. Aber. Nice. Naja. 35, leck mich an. Ich hatte, glaube ich, auch, mein erster Mac war schon Power Mac. Das war auch, glaube ich, der erste mein erster Mac war ein iBook. Aber du bist so ein Mac OS 9er. Ich habe 97 8 angefangen, ja. 97 Mac. Mac OS 7. Oh, echt? In der? Das war Mac 97 war aber so richtig, so. Das war ja so ganz ich fiese erinnere mich, Zeit. Als ich die, ja, in der schlechtesten Zeit, die es gab für Mac, da bin ich eingestiegen. Nice. Aber mit dem Klon oder mit dem echten? Mit dem echten. Aber immerhin mit dem Power-PC, nicht mit dem Performer-Scheiß da. Genau, und ich kann mich noch erinnern, als ich mir das 8er geholt habe, was ja nur so ein kosmetisches Update war, also macOS 8, dann immer ganz brav in den Laden gegangen und mir die Schachteln von den Betriebssystemen geholt. Ich habe ja auch das macOS 10 gleich am Anfang geholt, als es noch... Aqua. Die Preview, wirklich? Nein, 10-0? Also das erste mit Aqua. Ah, okay. Das war aber schon 10. Aber war auch schon, die erste Version war auch so als Preview klassifiziert. Also da konnte man nicht viel tun damit. Ja, das war toll. Vor Silicon Valley ist oft toll. Ja, davor hast du ja alles Vergleich in Linux oder PC gehabt und also, wenn du jetzt neu zu Mac gekommen bist, als Aqua neu war, und da war das schon irgendwie ich hatte als Vergleich lustig Amiga. Und glänzend und quietschig. Ich hatte das QS. Ich hatte drei Mausknöpfe und schnelle Vektoren mit Echtzeit-Anti-Aliasing und Echtzeit-Anti-Aliasing. Ich hatte Multitasking. Das war alles suppi. Ja, ich bin ja mit Atari aufgewachsen und dann im Bewusstsein, dass Atari tot ist und ich wohl aufs falsche Pferd gesetzt wurde, weil das war ja in der Familie. Und hab dann aufgegeben und einfach einen PC gekauft und da dann Windows 95 und irgendein Linux, SUSE Linux drauf installiert. Oh ja, SUSE Linux. Das 9 benutzt. AutoExecBat und ConfigSys optimieren. Ich hatte nur einen Leih-PC und dann war ich total schockiert, dass da keine Musik rauskam, sondern nur piep, piep, piep, piep, piep. Und ich dachte, was ist los? Was mache ich falsch? Aber in Might of Magic gab es da sogar digitalisierte Stimme. I am Sholtum, Guardian of Terror. Ich habe es verstanden. Holy. Stay a while. Oh ja. In diesem Sinne, wir wollen nicht für immer in diesem Agenda-Punkt gefangen bleiben. Nur 35 Jahre. Nur 35 Jahre und Wiedervorlage in 15 Jahren, wenn der Mac 50 wird. Wiedervorlage. Wo wir schon von großen Zeiträumen sprechen und komme ich gleich zu meiner ersten Empfehlung im Konsumbereich. Ich habe nämlich Analog A Hate Story gespielt. Das ist eine Visual Novel von Christine Love. Kennt man unter anderem von Lady Killer in a Bind, was ja irgendwie vor 2-3 Jahren irgendwie alle Preise abgeräumt hat. Unter anderem auch Narrative Design IGA und so. Und das ist quasi eins der früheren Werke und da dreht sich alles, ich versuche jetzt möglichst wenig zu spoilern, um ein Generationenschiff in ferner Zukunft, auf dem irgendwie Dinge passiert sind, alle Menschen sind schon tot und man interagiert dann quasi mit einer AI und versucht rauszufinden, was da passiert ist, darüber, dass man Briefe von den und Logfiles von den Menschen liest, die auf diesem Schiff gelebt haben. Und das ist sehr, sehr spannend. Fühlt sich ein bisschen wie Her Story an, so. Wer sich noch erinnert, dieses Videoschnipselspiel, nur halt mit Briefen und Logfiles. Hätte jetzt an Tacoma gedacht, aber. Tacoma auch ein bisschen, aber ich hatte vom Vibe her eher Her Story im Auge. Und ich kann das sehr empfehlen. Und ich glaube, also gerade für Tobi ist das, glaube ich, ein großartiges Spiel, so von der Thematik her. Das muss ich ihm empfehlen. Wo gibt's das? Ist es auf das gibt's in diesem Internet für 10 Euro auf Steam. Atari ST. Steam, sehr gut. Atari ST. Ja. Als nächstes haben wir noch ein gratis Dingsi. Naja, noch ist es nicht erschienen. Celeste ist ein Jahr alt geworden. Diese Woche, letzte Woche, irgendwie so. Und es wird zur Feier des Tages ein gratis Ding sie geben, und zwar Chapter 9. Chapter 9 soll schwieriger sein als alle anderen Chapter, was ich auch gedacht habe, weil ich finde das Spiel von der Schwierigkeit super, aber jetzt spiele ich gerade den Core. Und der nervt einfach nur, weil vorher ist es super clever mit, hey, du lernst das Level kennen und lernst so kleine Tricks und lernst das Level in Segmente aufzuteilen, wo du die ersten Segmente dann irgendwie auch drauf hast. Und der Core selber ist schon sehr auf, ich weiß, was ich zu tun habe, ich krieg halt bloß das richtige Timing nicht hin. Weil da ganz viel mit an einem Gummiband rumbouncen, also an so Blöcken rumbouncen und dann auf Sachen draufspringen. So. Also das ist halt sehr viel nur noch Geschicklichkeit und wenig das, was Celeste auszeichnet. Und wenn dann das Chapter 9 noch schwieriger wird, dann weiß ich nicht, wie groß die Zielgruppe ist. Ja. Aber irgendwie freue ich mich drauf. Ich habe es nämlich jetzt nach einem Jahr nochmal rausgeholt, ist mein aktuelles Laufspiel und habe alle Erdbeeren eingesammelt. 115 Erdbeeren, glaube ich, waren das. Echt, du spielst so ein Spiel im Laufen? Ja. So. Für alle, die es nicht wissen, Laufspiel heißt bei Marcel, er läuft in der Wohnung rum oder auf der Stelle und spielt. Ja. So. Ja, aber das hat, man kann das so schön trainieren und wirklich, der Hauptteil des Spiels ist wirklich perfekt, finde ich. Okay. Aber beim Core fängt schon an, also das Kapitel 8, wo es dann einfach zu übertrieben ist. Ich finde auch die B-Seiten nicht wirklich lustig. Die B-Seiten habe ich auch alle nicht gemacht. Ja, naja. Und die Core ist schwieriger als B-Seiten? Nee. Ich glaube, okay. Core ist noch schaffbar, aber ich habe da auch echt an einer Szene, glaube ich, 200 Mal gestorben, bis ich dann das Timing drauf hatte. Und es war wirklich halt, du musst es perfekt drauf haben, weil sonst erreichst du es gerade nicht, auf die andere Seite zu springen. So gerade nicht. Also da reicht es halt nicht, die richtige Idee zu haben und es schon okayisch umzusetzen. Es muss alles wirklich stimmen. Spielst du das dann auf der PlayStation oder mit der Switch in der Hand? Ja, das ist natürlich insgesamt das Riesenproblem mit Celeste. Ich spiele es an der PlayStation und eigentlich, vielleicht ist es deswegen auch so schwer, eigentlich ist es fürs Digitalkreuz gedacht. Mit dem Analogstick passiert es mir halt ganz oft, gerade bei den Core-Levels, dass ich halt in die falsche Richtung drücke. So ein bisschen. Ich kann aber nicht mit dem Digitalkreuz spielen. Es geht nicht. Ich habe es mehrfach probiert. Ich kann das auch nicht machen. Das ist aber auch vorbei, das ist Digitalkreuz. Ich rutsche da ab und dann ich wüsste gar nicht, wie ich drücken soll. Für solche Zwecke empfiehlt sich dann fast tatsächlich einen Pro-Controller oder Ähnliches zu verwenden. Also ich merke auch, dass ich mit... Ja, aber PlayStation. Was ist denn ein... Achso. Wir reden von PlayStation. Sorry, ich dachte, wir reden über Switch. Vielleicht geht's mit der Switch sogar leichter. Ich habe Celeste aber nicht für die Switch. Okay. Der muss es halt nochmal kaufen. Ja. Ich glaube, das ist das Modell für Geschäftsmodell von Switch. Wenn ich nicht jetzt gerade alle Erdbeeren eingesammelt hätte, hätte ich mich über. Ich ärgere mich ja immer noch, dass ich Overcooked einfach gleich blind nochmal gekauft habe, bevor ich Overcooked 2. Ja, aber da denkst du doch, oh geil, mit den Joy-Cons, das muss doch da gut kannst sein du dann und gleich mitnehmen und so. Ja. Und na, leider nicht. Ja. Damn it. Naja. Jo. Also freut euch, falls ihr Celeste habt, und schaut nochmal rein. Es lohnt sich alleine, finde ich, auch mal die Erdbeeren sich nochmal anzugucken, weil es macht einfach Spaß, auch die Levels zu spielen, die mal, wo man vor einem Jahr vielleicht mal verzweifelt ist und die plötzlich relativ gut flutschen. Mhm. Ja. Flutschi. Ja. Als letztes auf unserer Liste haben wir etwas, was wir schon länger nicht mehr hatten in dieser Sendung, nämlich ein Brettspiel. Und es handelt sich um ein Werk von Rainer Knizia namens Karate Tomate. Ja, einer unserer liebsten Brettspielautoren, der, ich habe mal gehört, dass er Mathematiker ist und ja, das merkt man, dass seine Spiele immer so ausgeklügelt sind. Die haben immer ein System, die sind immer so perfekt balanciert und in sich stimmig. Was ich von ihm aber nicht kenne, ist so wacky Action-Sachen, die irgendwie absurd sich anfühlen, während man sie spielt. Und das ist bei Karate Tomate schon der Fall. Das ist so, es wirkt unordentlich von vorne bis hinten, und aber auf eine sehr lustige Art und Weise. Das Spielprinzip funktioniert so, dass du zu mehreren Leuten, 3 bis 10 Spieler, dir Karten aus der Hand auswählst und sie gleichzeitig aufdeckst. Und es gibt, jede Runde geht um eine bestimmte Anzahl von Siegkarten, die in der Mitte liegen. Das sind weniger als die Anzahl der Spieler. Also bei 3 Leuten sind es 2, bis zu bei 10 Leuten sind es dann 6, die in der Mitte liegen. Wenn nur noch so viele Spieler in der Runde übrig sind, werden die Karten in der Mitte aufgeteilt unter den Spielern. Und um in der Runde zu bleiben, musst du immer dieselbe Farbe aus deiner Hand weiter aufdecken. Also erste Karte, alle decken eine Farbe auf, zweite Karte, alle decken die gleiche Farbe aus. Oder die Sonderkarte, die sie auf der Hand haben, die Tomate, das ist, von der hat jeder nur eine. Damit verliert man die Runde, steigt also aus der Runde aus. Alle, die nicht aus der Runde ausgestiegen sind, haben Anspruch auf die Karten, die in der Mitte liegen. Die werden dann aufgeteilt unter denen, die noch in der Runde bleiben, falls welche in der Runde bleiben. Und witzig ist, dass die Ressource, mit der du spielst, die Karten auf deiner Hand, kriegst du nur nach, wenn du verlierst. Also wenn du aus einer Runde aussteigst, darfst du nachziehen. Mhm. Wenn du in der Runde drin bleibst und gewinnst, kriegst du keine Karten. Das heißt, du musst dann immer so taktieren, habe ich eine Chance, bleibe ich drin, verbrauche ich noch mehr Karten oder steige ich lieber ein bisschen früher aus, lade mich auf und kriege dann in der nächsten Runde wieder mehr Munition. Das, was dann hinten raus das Spiel irgendwie wacky und sehr lustig macht, ist das Abrechnungssystem. Du hast auf den Karten Messer und Pokale. Es gibt auch noch Tomaten, die sind aber unwichtig. Auf den Siegkarten, die du bekommst, Messer und Pokale. Und Schritt 1 der Wertung ist, wer die wenigsten Messer hat, verliert. Und Schritt 2 der Wertung ist, von den restlichen gewinnt der, die meisten Pokale hat. Ha. Und das ist so ein ganz komisches Wertungssystem, um das du erstmal deinen Kopf wickeln musst. Und es ist in diesem Trend von modernen Brettspielen, dass du irgendwie eine indirekte Wertung hast. Du tust irgendwas im Spiel und sammelst damit Punkte hintenrum und am Ende gibt es eine Auswertung, wo dir dann die Punkte sagen, wer letztendlich gewonnen hat. Und das hat mich immer genervt. Aber in dem Fall ist es irgendwie, weil es nur zwei Ressourcen sind, die du sammelst und die relativ direkt siehst, funktioniert auch das für mich. Müssen die offen behalten werden? Nee, oder? Denkst du zu. Also ich muss mir merken, dass du jetzt 2 Messer und nochmal 1 Messer und ich muss jetzt auch 3 Messer. Keine Chance, dass du kannst ja nicht merken, was die an. Also vielleicht, wenn du Schafkopf spielst, dann geht das, aber ich habe einfach drauf losgezockt und habe dann gesagt, ja okay, ich habe jetzt 3 Messer, das wird schon passen. Es hat dann nicht gepasst, ich habe dann immer verloren, aber ich wollte gerade sagen, die wenigsten Messer darf man ja nicht haben, oder? Ja. Aber das soll man sich dann merken und das ist Teil des Spiels. Da bin ich immer glaube, so ein bisschen, man muss es auf ich bin ja so ein Freund, dass möglichst viele Dinge offen halten, solange sie mir nicht den Mega-Grübel-Faktor mit einbläuen. Ja, so. Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, war jetzt nochmal das Grundsystem. Nur das Wichtigste. Okay, ich sage jetzt, ich spiele jetzt grün in der Runde und solange ich grüne Karten habe, bleibe ich drin oder muss ich irgendeine Anzahl? Du, du, oder die höchste Karte oder was weiß ich. Nee, du kannst es dir immer aussuchen. Jeder hat Karten in der Hand, verdeckt. Ja. Und alle legen verdeckt eine Karte vor sich auf den Tisch. Ja. Sobald das die Tomate ist bei dir, bist du raus. Ja, das habe ich. Und solange das immer die gleiche Farbe ist, bleibst du drin. Okay. Und die Zahlen haben nichts zu sagen? Die Zahlen sind ein Tiebreaker, wer sich welche Siegkarte aus der Mitte aussuchen also darf. Wenn man gleiche Menge an Tomaten, also wenn man gleichzeitig aussteigt. Du steigst aus, ich steig aus. Wer drin bleibt, kann Karten, hat Anspruch auf Siegkarten in der Mitte. Okay. Wenn mehrere Leute drin sind, dann wird gezählt, wie viel hat der an Karten in Summe rausgelegt. Also die Karten haben auch Werte von 1 bis 5, glaube ich. Ich habe ja immer weitergelegt oder automatisiert. Genau, automatisiert bist du raus. Ja. Aber sobald genug Leute raus sind, dass wir, die übrig sind in der Runde, gleich viele sind wie die Siegkarten in der Mitte. Sobald wir die Siegkarten in der Mitte unter uns aufteilen können, werden sie aufgeteilt. Und die Reihenfolge ist dann praktisch über die Werte. Dann. Genau, und wer die meisten Punkte in Summe rausgelegt hat, der darf sich zuerst aussuchen. Das heißt, auch da kommt nochmal so ein taktisches Ding rein. Wenn ich jetzt anfange, die grüne Farbe zu spielen, dann könnte ich mit der 1 anfangen zu spielen. Dann, wenn ich dann gewinne, dann spare ich mir die hohen. Ja. Aber wenn es schnell aus ist, dann kann mein Gegner, hat der First Pick oder ich kann hoch einsteigen und verballer halt meinen Pulver schneller, habe aber dafür bessere Chancen auf gute Siegkarten in der Mitte. Verstehe. Wenn ich sicher gewinnen will, spiele ich mit meiner längsten Farbe so gefühlt und so und ansonsten ist auch so geil, dass die Farbe lang ist. Also mit der Farbe, mit den meisten Karten habe. Und wenn ich jetzt eine Tomate, nur wenn wir jetzt schon mal so komplett durchgesprochen haben, wenn ich jetzt eine Tomate drauflege, kriege ich dann neue Karten? Oder? Wenn du eine Tomate ausspielst, das kannst du als erste Karte machen und wann du willst. Du musst es machen, sobald du nicht mehr Farbe bekennen kannst. Dann kriegst du die Tomate wieder auf die Hand und hast die Option, entweder ziehst du 2 nach oder schmeißt 2 weg und ziehst 4 nach. Also du kannst auch deine Karten so durchcyclen, indem du schlechte Karten loswirst und versuchst, mehr von einer Farbe zu kriegen. Verstehe. Genau, so lädst du dich wieder auf durch Aussteigen. Also doch relativ kurze Regeln, wahrscheinlich relativ schnelle Runden und. Das ist das Schöne, dass du halt dadurch, dass du gleichzeitig aufdeckst, hat es so ein Tempo. Mhm. Und ich in der Runde, in der ich es gezockt habe, da haben wir einfach alle auf Geschwindigkeit gezockt. Und dann kommst du gar nicht so sehr ins Mitzählen und Grübeln, sondern ist es halt so Fun und du weißt ungefähr, die 4 Messer reichen wahrscheinlich vielleicht oder auch nicht. Ich denke, wenn du dann den Anspruch hast, dass du irgendwie genau mitbekommst, wie viele Messer deine Mitspieler haben, dann ist es ein bisschen schwieriger. Dann musst du da dich mehr mental reinhängen, aber wir hatten das so als Absacker nach einem Spieleabend haben wir gesagt, das hat kurz, da steht irgendwie 10 bis 15 Minuten drauf, das können wir jetzt noch einmal zocken. Mhm. Okay, nett. Das ist schön und vor allem hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es ausgerechnet Tobi ist, der das Brettspiel empfiehlt. Ja, da, zwischen 3 und 10 Personen. Oh, man kann das so wirklich in große Runden spielen auch. Weil das ist so für viele Leute, es gibt ein paar wenige von diesen Kartenspielen, die wirklich für viele Leute so richtig, also die erst mit vielen Leuten so richtig viel Spaß machen. Mhm. So der Dalmuti ist zum Beispiel einer, der große Dalmuti, der so in 8er, 9er Runden macht er Fetz. Ich hab's nur zu dritt gespielt, da war es sehr lustig und mit viel Speed, aber ich hatte schon das Gefühl, dass so der Möglichkeitsraum von den möglichen Zügen und Taktiken, der war sehr klein, sehr eng. Ja. Und wenn du mal irgendwie die Situation hast, dass 2 oder 3 Spieler aus der Runde rausdroppen müssen, bevor die Karten aufgeteilt werden, dann hast du halt noch viel, viel mehr Spielraum für verschiedene Strategien. Mhm. Also sobald einer ausgestiegen ist, hat man immer schon gewonnen. Genau, wenn du zu dritt bist, liegen 2 Siegkarten in der Mitte. Das heißt, sobald der erste raus ist, teilen die restlichen beiden die sich untereinander auf. Es kommt oft genug vor, dass 2 oder sogar 3 Leute gleichzeitig rausfliegen. Dann bleiben halt Karten liegen. Mhm. Es wird immer wieder auf die Menge, also auf 2 bei 3 Spielern in der Mitte aufgefüllt, die Siegkarten. Das heißt, jede Runde liegen zwei Karten aus, die man gewinnen kann. Cool. Ja, also sollte man sich dann bei Interesse vielleicht mal angucken. Ähnliches gilt für die nächste Folge von Fanboys, nur dass man sich die in der Regel nicht wirklich anguckt, sondern eher anhört, obwohl man mittlerweile mit den Kapitelmarken ja auch was zu sehen hat. Aber bevor ich noch weiter ins Gelaber komme, wollte ich mich eigentlich schon verabschieden, weil die Folge am Ende angelangt ist und euch noch eine schöne Restwoche wünschen. Baba. Tschüss. Tschüss. Here's a cactus. Darcy is a great actress. Not a person, not a robot. What do we owe to each other? Chidi and a Kendrick. Eleanor loves shrimp. Shrimp. Tahani is a sexy giraffe. Molotov cocktail. Oh, dear. Donkey Doug, call me Donkey Dad. Oh, no, I'm Burrito. Doug for a sec, got 92%. Holy motherfucking shirt. Shirt. Sure.